Herr Pirandello wird ans Telefon gebeten. In der Übersetzung von Karin Fleischhandel. Auf geht's. Hier spricht Pessoa, oder zumindest hat man mir gesagt, ich soll es sein, sagen wir. Ich bin ein Schauspieler, der gekommen ist, euch zu unterhalten. Oder, wenn euch das besser gefällt, ich bin Pessoa. Danke, Musikprobe bitte. Jetzt ist mal direkt bei Ihnen, ich gebe Ihnen Geld. So, Ruhe bitte, wir gehen jetzt auf Sendung. Und nun unser Hörspieltermin. Meine Damen und Herren, Luigi Pirandello und Fernando Pessoa sind einander nie begegnet. Diese beiden großen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, deren Poetik in vielerlei Hinsicht Gemeinsamkeiten aufweist, hatten nie Gelegenheit, sich miteinander zu unterhalten. Und dennoch hätte es eine Gelegenheit gegeben. 1931 fuhr Pirandello nach Lissabon, wo er sich einige Tage aufhielt, um der Welturaufführung auf Portugiesisch seines Sonho Maforceno beizuwohnen. In einem seiner letzten Briefe an seine Verlobte Ophelia Queiroz äußert Pessoa die Absicht, sich in einer psychiatrischen Klinik in Cascais behandeln zu lassen. Als Grund nannte er Schlaflosigkeit und die Unruhe, in die ihn die Besuche seiner Personen versetzten, die ihn mitten in der Nacht aufweckten und aufgrund derer er sich gezwungen fühlte, ständig zu schreiben. Es ist jedoch nicht bekannt, dass er sich danach in eine Klinik begeben hätte. Herr Pirandello wird ans Telefon gebeten. Ein versäumter Dialog von Antonio Tabucchi. Hier bin ich. Ich bin Pessoa. Oder zumindest hat man mir gesagt, ich soll es sein. Sagen wir, ich bin ein Schauspieler, der gekommen ist, euch zu unterhalten. Oder, wenn euch das besser gefällt, ich bin Pessoa, der vorgibt, ein Schauspieler zu sein, der heute Abend Fernando Pessoa spielt. Sag uns deinen Namen, deinen Vornamen. Fernando Antonio Nogueira Pessoa, geboren in Lissabon 1888, am 13. Juni, dem Festtag der Stadt. Das reicht uns nicht. Ich hatte einen Vater und eine Mutter, wie alle anderen auch, doch ich hatte nie eine Kindheit. Vor meinem Haus stand ein Theater, daran erinnere ich mich, das kann ich bezeugen. Ich sah es von meinem Fenster aus. Etwas anderes gab es nicht in meiner Kindheit, weil ich nicht wollte, dass es etwas anderes gäbe. Schicksalsschläge habe ich viele erlitten, in meinem Inneren wohlgemerkt, denn die schlimmsten Kämpfe und die schweren Stürme ereignen sich, wie ihr wisst, in unserem Kopf. Manchmal entkommt man, doch öfter noch unterliegt man, und das ist auch der Grund, warum ihr hier seid. Ob wir hier ein Drama spielen oder eine Komödie, kann ich nicht genau sagen. Mein Autor hüllt sich in Schweigen, und darin besteht auch meine persönliche Tragödie, dass ich beides lebe, als wäre es ein und dasselbe und es somit weder das eine noch das andere ist. Diese Sendung wird ein Fiasko, zumindest dessen bin ich mir sicher. Ich würde gern mit Pirandello telefonieren. 31 kam er nach Lissabon. Persönlich haben wir einander nicht kennengelernt, doch der Gedanke, wir hätten, gefällt mir. Ich würde nicht zu ihm sagen, dass ich Schauspieler bin. Ich würde nur zu ihm sagen, guten Abend, Herr Pirandello. Ja, guten Abend, Herr Pirandello. Ich rufe Sie an, weil meine Seele mir wehtut. Denn er interessiert sich für wehe Seelen. Er und ich und Leute wie ihr, die anderen sind ja gesund. Und wehe Seelen dienen nicht zur Unterhaltung. Ich bin Schauspieler, ich bin Dichter. Deshalb suchen Sie mich heim. Doch dann, wenn Sie müde sind, stellen Sie mich ab und gehen ruhig zu Bett. Hurra! Hurra! Hurra, Marionette! Hurra! Hurra! Spiel, Marionettendichter! Hurra! Du sollst uns hier zum Lachen bringen. Uns deine Seele enthüllen. Deine Krankheit, deine Seele. Ich bin ein Dichter. Ich bin ein Schauspieler. Morgens jedoch wache ich auf, ziehe mich an, schlüpfe in die Schuhe, gehe auf die Straße und bin wie alle anderen auch. Und auf der Straße gehen Leute auf und ab. Und ich schaue sie an und lächle, weil sie auf und ab gehen. Und auch ich gehe auf und ab, von niemandem bemerkt. Aber dann, in der Einsamkeit meines Zimmers, öffne ich die Falltüren der Seele und schaue ins Dunkel des Kellers, wo es Ratten gibt, kristallklare Bäche, Schönheit, Fäulnis und Hass. Das tue ich meinetwegen, das tue ich um euretwegen, denn wer sonst sollte dorthin schauen, wenn nicht die Dichter, die die Sterne am Boden der Brunnen suchen. Manchmal sehe ich Gestalten, Erinnerungen, hinterhältige Reminiszenzen oder Überreste dessen, was ich gern gewesen wäre und nicht war. Blassblaue Sehnsüchte, die wie tote Tiere auf dem Wasser treiben. Die Liebe. Auch ich habe sie kennengelernt. Sie zeigte sich in Gestalt eines Mädchens, war freundlich, heiter, leidenschaftlich, mit Augen, die so schelmisch waren wie unschuldig. Auch sie glaubte mich zu lieben und wir gaben uns stelldicheins an stets hochgelegenen Plätzen auf den Aussichtspunkten dieser Stadt und unterdessen wurde es Abend und wir lehnten an der Brüstung und malten uns das Leben aus, das wir nicht haben sollten. Erklär uns die Liebe, Dichter. Auch dazu hat man dich hierher geschickt. Ich könnte euch sagen, sie sei das Wichtigste. Und das Sexuelle sei nur Nebensache, ob so oder so. Der Mensch ist kein Tier, sondern Fleisch mit Verstand, das jedoch manchmal krank ist. Aber auch so ließe sich die Liebe nicht erklären. Ich sage euch nur die Verse des Dichters auf, den ich darstelle, dessen, der ich heute Abend vorgebe zu sein. Denn das ist mein Part, ein Dichter zu spielen. Nein, wenn ich zu euch sprechen würde, als der, der ich wirklich bin, als dieser Mann, den ihr nicht kennt und der sich hinter dieser Stimme verbirgt, dann werde ich dann euch würde sagen, ich euch sagen, dass die Liebe ein Wachtraum ist, ein reines Wollen, ohne dass wir wüssten, was. Ein Widerschein von fern, ein Widerschein ohne Gestalt. Und wenn sie näher kommt, so bleibt kaum mehr als ein Bild. Wie eine gerahmte Fotografie. Warum hat man mich heute Abend hierher geschickt, meine kleine Ophelia, um vorzugeben, ich hätte dich geliebt und um mit der Erinnerung an dich zu tanzen? Ich sollte lieber bei dir sein auf den Straßen einer wirklichen Stadt und diesen Augenblick wahrhaftig erleben, mit dir, einem Wesen aus Fleisch und Blut, lebendig und dich in die Arme nehmen als Lebewesen mit einem Herzen, das in der Brust schlägt, mit Adern, Blut und einem Körper. Einem Körper. Der Körper, diese dumme Hülle, die uns auf fast nichts umgibt. Träume, Ekstasen, Wolken, Ängste vor allem. Und dann die nächtliche Stille, das Gelächter des Idioten am Grund des Dunklen, der Schatten, der uns belauert, und die ewige Kälte noch schwachsinniger als wir. Brüder, darf ich euch Brüder nennen? Aber was verbindet mich mit euch, wenn ich die billige Fiktion hier zu sein gegen Bezahlung und vorzugeben, ich hätte Gefühle, um euch zu unterhalten? Vorgeben, immer nur vorgeben, so war es mein ganzes Leben lang und es war beinahe schön, wenn ich es wirklich glauben würde. Einmal in Glasgow habe ich einen jungen Künstler gespielt, der verliebt war in die Kunst. Wenn ihr wüsstet, wie schön er war, wie jung und wahrhaftig. An diesem Abend weinte ich vor ästhetischer Rührung, da ich all das empfand, was ich spürte, so dass auch das Publikum weinte. Ach, es war ein allgemeines Geheule über die Schönheit und verwandte Dinge. Ein anderes Mal auf dem Suezkanal an Bord eines Ozeanriesen. Nun, damit will ich euch nicht langweilen. Aber das war vielleicht ein Publikum. Hochelegant. Die Herren im Smoking, die Damen in Roben, kurzum am Deck. Floss der Champagner in Strömen nach meinem Vortrag und der Mond war so orange, dass er aussah wie ein Teil der Kulissen. Danach nur noch Nachmittag in der Milchbar, um ans Unendliche zu denken und die Pantoffeln auf dem Korridor vor meinem möblierten Zimmer. Ich habe sämtliche Rollen gespielt. Den Feigling, den Dieb, die Nutte. Aber den Höhepunkt habe ich erst mit dem heutigen Abend erreicht. Ein Vortrag im Radio, in dem ich euch einen wirren Monolog aufsage, als sei ich unvergleichlich gut. Aber der Wahnsinn, auch der lässt sich lernen. Dazu braucht es Geduld, Arbeit, ein Mindestmaß an Ironie, um über mich lachen zu können, über euch und meinen Manager, der mich hierher geschickt hat. Dieser Manager, unvorstellbar, dieser Typ. Er hat uns bisher nichts anderes spielen lassen als Varieté, Vorprogramme und schlechte Revuen, Zeugs voller Zoten. Für wie blöd hält uns eigentlich und euch, liebe Hörer. Jetzt hat er diesen Text ausgesucht und einer Redakteurin verkauft, unter dem Vorwand, über den Wahnsinn zu reden, sei therapeutisch. Also, wenn ihr mir gut zuhört, werdet ihr heute Abend ruhiger schlafen. Die Redakteurin ist darauf hereingefallen, ihr müsst sie verstehen. Sie ist eine schlichte Seele. Seelenfrieden, Seelenfrieden. Heute Nacht werden wir ruhig schlafen. Ihr seid wie die Blätter der Bäume, die beim leisesten Windhauch erbeben. Ihr hängt zu fest an eurer Gegenwart, ohne ein Zeitmaß. Für euch gibt es kein Seelenfrieden. Für euch umnachtete Menschen, die ihr zeitweise von kurzen Blitzen erhellt, werdet eure erbärmlichen Ekstasen sehen keinen Seelenfrieden vor. Euphorien, Rasereien, Melancholien. Und ich soll euch zum Lachen bringen? Lachen wollt ihr? Na, schön. Ich tu's. Ich brauche nur meine Stimme zu verändern, wenn euch das zum Lachen bringt. Ich bin meine Mutter und halte mich im Arm. Wie ich mich liebe als meine Mutter. Ich bin eine zärtliche Mutter, die nichts kennt als Liebe zu ihrem kleinen Sohn. Zärtlich, sanft, voller Trost. Schlafe, mein Kindlein, schlaf ein. Du sollst dein ganzes Leben lang träumen. Aber es kam ganz anders. Schlaflosigkeit. Lange Nächte am Fenster, in der Erwartung, dass die Sonne aufgeht, dass sie endlich kommt, um mir dieses Leben zu erleichtern. Ach, hör auf zu spielen. Diese Rührseligkeiten bringen niemanden mehr zum Lachen. Sie sind nur Tricks. Alte, pathetische Tricks eines alten, pathetischen Schauspielers mit einem ausgeleierten Repertoire, ein paar schrillen Tönen und einer Träne wie Pierrot. Da wollen wir die Tränen des Pierrot. Wenn ich wenigstens wirklich weinen könnte, wenn ich gar schluchzen könnte, in meinen eigenen Armen ohne Scham, frei, um zu weinen. Ein Weinen, das nicht im Textbuch steht, aber über alles ist schon geschrieben worden. Über Liebe, Trauer und Tränen. Ich bin nur ein armer Schauspieler. Mein Schicksal ist vorher bestimmt. Ich möchte mit Pirandello telefonieren. Vielleicht könnte er mir helfen, einen Ausweg aus dieser Situation zu finden. Er hat Erfahrung mit Personen, die in die Falle gegangen sind, die Sklaven einer Rolle sind und einer Maske. Aber noch ist nicht aller Tage Abend, denn alles kann sich noch ändern. Sei Dichter, Dichter. Und wenn ich ein Dichter sein soll, sei Dichter, Dichter, dann will ich aus dem Stegreifspiel mich so erschaffen, wie ich mir am besten gefalle. Sei Dichter, Dichter. Erzähl uns von der Poesie. Aber wo ist die Poesie? In den Steinen, im Gras, in den Herzen? Ich suche sie dort, wo sie ist, auch in der Materie, doch die ist taub, undurchdringlich, gleichgültig. Ach ja, die Poesie, die uns darüber hinwegtröstet, dass wir nichts wissen. Wie schön ist auch die billige Illusion über mich, über euch und über den Mond. Sich einbilden, das, was man wahrnimmt, gäbe es wirklich, habe seine eigene Wahrheit, seinen Platz im All. Ich trete ans Fenster, da liegt die Stadt und die Welt. Aber hört ihr nicht den Lärm? Das ist Kanonendonner, Zerstörung und Tod, die uns bedrohen. Auf den Wunsch weiser Männer. Sie wissen nicht, dass die Welt nur dann die Welt ist, wenn sie angezweifelt wird. Sie glauben, kämpfen und deshalb sterben auch wir. Dennoch werden wir eines anderen Todes sterben. Er wird geduldiger sein, geräuschlos. Und nichts kann uns schützen vor der Auflösung in der Ewigkeit. Wie feiner Staub werden wir treiben in der Leere des Alls, ohne das geringste Bewusstsein dessen, was wir nicht waren. Und in diesem hypothetischen Zustand, der da heißt inzwischen, suchen wir die Poesie. Das soll die Poesie sein, unser Inzwischen zu leben. Dieses Intermezzo, das ich heute Abend spiele, nur weil ihr mich duldet und nichts Besseres zu tun habt, dieses Intermezzo ist ein Teil der wahren Komödie, die wir Tag für Tag spielen, die ihr spielt und die uns erwartet, sobald die Sendung zu Ende ist. Halt, Schauspieler, warte. Das Intermezzo ist noch nicht zu Ende. Wollt ihr mir etwa glauben? Oder wollt ihr das hier glauben? Diese dumme Illusion, die keine drei Groschen wert ist, in diesem dummen Intermezzo steckt kein Funken Wahrheit. Und wenn ich vorgebe, aus dem Stegreif zu spielen, dann nur, weil ich den Text vergessen habe. Der Text, sofern es überhaupt je einen Text gegeben hat. Mir hat man ein paar zerknitterte Blätter gegeben voller Tippfehler. Ich weiß nicht einmal, wer der Autor ist. Es waren anonyme Seiten, anonym, wie ich, der ich nur der Schauspieler bin. Es reicht. Das ist mein Name, denn ich bin niemand. Ich bin niemand. Niemand und doch zu viele. Auch auf diese Weise habe ich versucht, mein Leben zu leben, viele Leben zu leben, so viele wie möglich. Denn das ist das höchste Ziel, nicht man selbst zu sein. Oder besser, es zu sein, in dem er viele andere ist, vielgestaltig zu sein. Vielgestaltig wie das Universum. Uns hat man hier eingesperrt. Weil wir uns verloren gegangen sind. Ich armseliger Mensch. Aber dich hat man heute Abend hierher geschickt, um uns zu helfen. Der für ein paar Groschen spielt mit einem Partner, der so heruntergekommen ist, dass er nicht mal Akkordeon spielen kann. Wenn ihr wüsstet, wer wir einmal waren, auf dem Höhepunkt unserer Karriere, da waren wir ein eingespieltes Paar. Was sage ich, ein perfektes Paar. Auf allen Plakaten waren unsere Namen in dicken Lettern gedruckt. Wir waren das Duo, leider ein, ich weiß nicht mehr, aber es ist ja auch egal, mit einem Wort so ein Duo ebenso. Mit einem Duo-Namen, irgendetwas wie Tizio und Caio. Tizio war ich natürlich, denn ich war der Hauptdarsteller und Caio gab mir die Stichwörter, womit ich nicht sagen will, er habe kein Talent gehabt, das wäre ungerecht. Wirklich, als Stichwortgeber braucht man manchmal ein ganz besonderes Talent. Es war eine Wahnsinnsnummer, etwas wirklich Unvergleichliches, eine Paradenummer. Kein Saal, der uns widerstanden hätte. Erinnerst du dich an unsere Nummer, an unser Zugpferd? Hör auf damit, Idiot! Ich meinte unsere alte Nummer. Komm, wir probieren sie nochmal. Also, du spieltest, erinnerst du dich? Du spieltest schon damals den Blinden und ich spielte, glaube ich, den Tauben. Zwei echt komische Figuren, die an einem Abgrund wandeln. So war es. Erinnerst du dich? Wie hieß mein Stichwort? Hör mal, lassen wir es sein. Ich weiß, du tust nur so, dein Gedächtnis ist besser als das meine, aber du schweigst aus Rache, weil sie dich jetzt wieder den Blinden spielen lassen. Im Übrigen ist das der einzige Part, den du beherrschst. Du brauchst gar nicht den Beleidigten zu spielen. Ich weiß, er ist eifersüchtig auf mich, weil er mir die Hauptrollen gibt. Aber denkt doch einmal daran, was ich für ihn tue. Ich ziehe ihn an, wasche ihn, führe ihn, gehe mit ihm spazieren, ich beschreibe ihm die Welt, lasse allabendlich seine Musik über mich ergehen. Ohne mich wäre er nichts. Er stünde an einer Straßenecke und würde die Hand aufhalten. Und glaubt ihr, ich sei zu beneiden in meiner Rolle? Ich würde gern mit Pirandello telefonieren. 31 kam er nach Lissabon. Zur Premiere seines Stückes. Ich träume, aber vielleicht auch nicht. Persönlich haben wir einander nicht kennengelernt, doch der Gedanke, wir hätten, gefällt mir. Und sicher würde das auch ihm gefallen. Aber ja, ich erinnere mich, du spieltest das kleine Mädchen. Mein armes kleines Mädchen, von Geburt an blind. Heute Abend würde ich gern Kutteln essen gehen. Einen schönen Teller Kutteln à la Parmigiana mit einer Soße, so wie ich sie mag. Seit einer Ewigkeit habe ich keine Kutteln mehr gegessen. Erinnerst du dich an das Restaurant? Es ist Jahre her und an die Kutteln, die es dort gab. Es war für eine Tournee, an die Stadt erinnere ich mich nicht, aber an das Lokal. Es hatte einen fantastischen Namen. Es hieß Zum Kuttelfleck. Zum Kuttelfleck. Und ich sagte, das passt genau auf einen wie mich, dem stets der Magen knurrt. Aber auch du ließest nicht mit dir spaßen. Du warst immer nur Haut und Knochen. Aber das ist nicht das Stichwort, das ich suchte. Es war ein anderes, aber glaubt ihr, es fiele mir ein? Das Ganze ist nun 30 Jahre her. 30, 40, 50. Eine Ewigkeit, würde ich sagen. Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Aber das alles hat nichts zu tun mit meinem Vortrag von heute Abend. Ich würde gern mit Pirandello telefonieren. 31 kam er nach Lissabon zur Premiere seines Stücks. Ich träume aber vielleicht auch nicht. Persönlich haben wir einander nicht kennengelernt, aber der Gedanke, wir hätten, gefällt mir. Und sicher würde das auch ihm gefallen. Wir hätten uns in einem Café getroffen, zum Beispiel im Martinho da Arcada, und hätten einander Geschichten erzählt, erfunden von einem für den anderen. Eine Art Hommage aus Luft, die nur aus Worten bestünde, denn für Dinge wie diese gibt es in der Literatur keinen Platz. Heute, an diesem heißen Sommerabend, würde ich ihn gewiss in Agrigent antreffen, auf der Terrasse seines Hauses mit einem Eiskaffee vor sich. Am Telefon würde sich die Haushälterin melden. Auch er wird wohl eine haben, eine sehr alte, etwas unwirsche Frau, die ihn schon als Kind geliebt hat. Sie würde auf die Terrasse gehen, ihn rufen, in der Luft läge der Duft von Zitronen und sie würde zu ihm sagen, Signore Luigi, ein Anruf für Sie. Was würde ich zu ihm sagen? Ja, was wohl? Nun ja, ich könnte sagen... Ich könnte zunächst einmal zu ihm sagen, dass es mir sehr oft passiert in letzter Zeit, nicht immer, aber zu bestimmten Jahreszeiten, zum Beispiel im vergangenen Herbst. Da war mir, als würde das tatsächliche Gelb der Blätter in der Luft eine Gleichung bilden, eine vollkommene und ewige Figur wie das Newtonsche Binom und momentan und gleichzeitig ewig, konkret und pflanzlich. Ich bin sicher, das würde ihn beeindrucken, denn es ist wirklich etwas Intellektuelles. Und dann würde ich noch hinzufügen, dass ich im Garten von San Pedro de Alcantar ein Blatt aufhebe und es in die Tasche stecke, als wäre es... Nun, ja, ich weiß, das mag seltsam klingen. Die tote Essenz der Mathematik. Dann nehme ich die Straßenbahn zum Chiado hinunter und setze mich in die kleine Kneipe, wo mir bei einem Glas Schnaps das formale Gleichgewicht der Venus von Milo erscheint, im Gleichgewicht auf den Fässern. Ach, lieber Pirandello, würde ich sagen, Leben, was für ein Gleichgewicht und was für eine Müdigkeit. Auch die Dinge verspüren wohl diese Müdigkeit und vielleicht auch den Wunsch nach Vergebung, nach einem feuchten und nachtdunklen Mantel, der die verkleideten Wesen erlöst, deren Wege sich kreuzen. Und auch die Hunde, die es auch gibt. Und dann würde ich sagen, dass ich nicht schlafen kann, dass ich schlecht schlafe, dass ich Albträume habe, dieses Ohr eines unbekannten Maestro in mir, das mich belauscht. Kurz und gut, mit etwas dieser Art würde ich beginnen, aber zuerst würde er sagen... Wisst ihr, was er sagen würde? Hallo, hier spricht Luigi Pirandello. Hier spricht Luigi Pirandello. Hallo, hier spricht Luigi Pirandello. Hallo. Hier spricht Luigi Pirandello. Und ich würde nicht sagen, dass ich Schauspieler bin. Der verhinderte Schauspieler in einem seiner Stücke. Warum sollte ich ihm von meinen Problemen erzählen? Ihm sagen, dass ich ein unbekannter Schauspieler bin, der gern in einem seiner Stücke hätte spielen wollen, der aber immer nur im Varieté aufgetreten ist und in armseligen Jahrmarktschwenken. Nein! Ich würde ihm etwas ganz anderes sagen. Ich würde sagen, guten Abend, Pirandello. Ich bin Fernando Pessoa. Sehr erfreut, mit Ihnen zu sprechen, würde Pirandello sagen. Sehr erfreut, mit Ihnen zu sprechen. Ich rufe Sie aus dem Irrenhaus von Cascai an, würde ich sagen. Und er, welchem Umstand verdanke ich das Vergnügen Ihres Anrufs? Welchem Umstand verdanke ich das Vergnügen Ihres Anrufs? Ich wollte mit Ihnen sprechen. Dies ist der letzte Sommer meines Lebens. Woher wollen Sie das wissen? Würde Pirandello mich fragen. Woher wollen Sie das wissen? Aus meinem Horoskop. Ich dagegen sterbe 36, würde Pirandello antworten. Ich dagegen sterbe 36. Und ich würde zu ihm sagen, ich wüsste, wer ihm das gesagt hat. Es war Madame Pace, denn jeden Sonntagmorgens empfängt er seine Personen. Und dann würde ich zu ihm sagen, dass ich anfinge, überall zu sein. Was ein merkwürdiges Gefühl ist und dass ich nicht wüsste, ob das der Prolog zum Tod sei oder zu einer anderen Art von Leben. Und ich würde zu ihm sagen, dass vielleicht dasselbe auch ihm passiert. Ja, tatsächlich. Das passiert auch mir. Ja, ich wusste, dass es auch ihm passiert, dessen war ich mir sicher, denn viele Seelen haben nicht in einem Körper Platz und die Personen sind ungeduldig. Sie rennen uns die Tür ein, verlangen Erklärungen. Und dann würde ich ihm noch sagen, dass manchmal auch ich meine Personen bedränge, dass ich sie an der Jacke zupfe, damit sie sich umdrehen zu mir und ich weiß, wer sie sind. Still. Habt ihr das auch gehört? In der Leitung ist eine Störung, ein Zeichen. Jemand will uns mitteilen, dass die Verbindung gleich unterbrochen wird. Hallo? Hier spricht Fernando Pessoa. Ist gut, Herr Sendeleiter. Ich weiß, wir müssen Schluss machen, aber geben Sie mir wenigstens die Zeit, so aufzuhören, wie es sich gehört. Sagen wir, wie es mir gefällt. Oder wollen Sie mich mein Handwerk lehren? Komödien habe ich genug gespielt. Ich weiß, wie eure Hörspiele enden. Die wollen das Mikrofon abschalten, ohne mir die Zeit zu geben, Pirandello zu sagen, dass die Vorstellung zu Ende geht. Die Vorstellung geht zu Ende. Ich wäre gezwungen, zu ihm zu sagen, mein lieber Pirandello, die Vorstellung geht zu Ende. Und dann würde ich zu ihm sagen, adieu. Achtung. Adieu, lieber Pirandello, wir sehen uns gewiss noch nachher. Ja, nicht so laut. Chor jetzt, ne? Auf Wiedersehen, lieber Pessoa. Wir sehen uns gewiss noch nachher. Und dann kommt die Absage, das wir heißt, sehen uns ja. Herr Pirandello wird ans Telefon gebeten. Ein versäumter Dialog von Antonio Tabucchi aus dem Italienischen von Karin Fleischhander. Mit Walter Schmiedinger, Gregor Hansen, Mike Trainer, Erik Hansen und Filippo de Estaban. Akkordeon Hans-Joachim Matzkeit. Regie Marguerite Gatteau. Ton Holger König und Susanne Bronder. Regieassistenz Barbara Gerland. Eine Produktion des Senders Freies Berlin mit Radio Bremen 1992. Dramaturgie Renate Jotzig. Am nächsten Dienstag stellen wir Ihnen in einer Produktion des Südwestfunks Baden-Baden das neue Hörspiel von Ernst Gettmann vor. Recherchen. Die Journalistin Karin lässt ihre begonnene Arbeit über Frauen in langjährigen Beziehungen liegen und reist Hals über Kopf nach drüben, ins Dorf ihrer Kindheit, erstmals wieder nach 44 Jahren. Spurensuche. Zurück bleibt ihr Mann Klaus, der alsbald in Nöte gerät. Denn Karins Reise sowie die unerwartete, spektakuläre Öffnung der innerdeutschen Grenze irritieren, ja verunsichern ihn zunehmend. Zumal Karin nichts mehr von sich hören lässt und nun gemeinsam mit ihrer Schwester die Story von der unverhofften, späten Heimkehr recherchiert, während ihm, dem Autor, zu Hause der Stoff ausgeht. Was tun in einer solchen Lage? Not macht erfinderisch, und so hat Klaus die Idee, die begonnene Arbeit seiner Frau zum Abschluss zu bringen. Ein Rollentausch beginnt.